0 5 6 7 8 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute ein schönes Thema, finde ich. Das Thema heißt, das mache ich nur heimlich. Und ich möchte von euch genau das wissen. Was macht ihr nur heimlich? Ruft mich an und erzählt es mir hier. Wir sind ja unter uns, was ihr so am liebsten heimlich, wirklich sehr heimlich macht. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin sehr gespannt. Zum Beispiel jetzt auch auf die erste Anruferin, das ist Christine. Und Christine ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Christine. Ja, und ja. Zwar, mein Thema ist Selbstbefriedigung. Das machst du also heimlich? Ja, ich lebe halt. Die meisten von uns ja heimlich und nicht in aller Öffentlichkeit. Ja, das ist schon klar, aber ich lebe seit anderthalb Jahren in einer festen Beziehung. Mhm. Und da läuft es nicht mehr so wirklich. Mhm. Seit 4 Monaten. Und das macht mir halt ziemlich... Ja, was heißt, das läuft nicht mehr so wirklich? Naja, also eigentlich gar nicht. Also Funkstille. Mhm. Seit ein paar Monaten jetzt? Ja, seit Silvester, um genau zu sein. Ja. Und es macht mich halt ziemlich fertig und ich kann halt mit ihr auch nicht darüber reden, weil sie dann halt jedes Mal denkt, dass ich sie unter Druck setze. Du bist in einer lesbischen Beziehung? Ja, ja, genau. Mhm. Und... Die Selbstbefriedigung passiert dann insofern heimlich, dass du das deiner Freundin nicht erzählst, dass du dich selbst befriedigst. Ja, ich kann ihr das insofern nicht erzählen, weil ich das irgendwie jedes Mal, wenn ich das tue, so eine Art Betrug sehe irgendwie. Ehrlich? Also, ja, nein, das ist schwer zu beschreiben. Das heißt also, während ihr noch gut zusammen wart und ihr auch noch gute Sexualität hattet, gab es keine Selbstbefriedigung bei dir? Nein, das habe ich dann nicht gebraucht. Ja. Also das hatte ich dann nicht nötig, weil wir hatten ausreichend Sex und guten Sex. Wenn du es denn dann doch mal getan hättest, mal so hypothetisch jetzt gefragt und gedacht, dann hättest du ein schlechtes Gewissen gehabt nach dem Motto, das ist so ein bisschen wie Fremdgehen. Ja, irgendwie finde ich das schon, obwohl das ja eigentlich Selbstbefriedigung ist das Normalste von der Welt. Ja, ich finde, das hat mit Fremdgehen überhaupt gar nichts zu tun. Ich finde, dass man auch in einer guten, gesunden und intakten Beziehung das durchaus machen kann. Also das ist meine persönliche Auffassung. Ja, das ist richtig, aber irgendwie, sie fehlt mir halt wahnsinnig. Mhm. Und wenn sie mir das halt so nicht geben kann, irgendwie, weil sie denkt, dass ich sie unter Druck setze, dann muss ich mir das halt auf andere Art und Weise holen. Wenn du das dir auf diese Art und Weise jetzt eben holst, denkst du dann an deine Freundin? Mhm. Ja, ausschließlich? Das auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ach, da seid ihr Frauen ja ganz anders drauf als wir Männer, ne? Wir Männer denken ja dann, müssen wir ja zugeben, ne? Alles Mögliche und Unmögliche. Ja. Aber es tut mir halt wahnsinnig weh irgendwo. Also, dass ich das halt machen muss, dass ich es mir nicht geben kann. Ja, heißt das denn, dass du machst es zwar, weil du Lust drauf hast, aber letztendlich ein schaler Beigeschmack dabei übrig bleibt und hinterher du gar nicht so froh bist? Nein, also ich bin letztendlich überhaupt nicht befriedigt, also gar nicht. Das ist halt immer so ein Ding. Was ist denn jetzt los bei euch beiden? Wieso funktioniert das nicht? Wahrscheinlich, also sie ist jetzt ziemlich im Prüfungsstress und aber seit 4 Monaten und sie hat sagt halt immer, sie hat keine Zeit, früher haben wir uns die Zeit dafür genommen und deswegen sehe ich das als billige Ausreden. Ich habe sie gestern darauf angesprochen, ob sie irgendwie fremd geht oder so und da ist sie hysterisch ausgebrochen und hat mich irgendwie also richtig zusammengeschissen, was mir denn einfallen würde und ich sage immer dann, betroffene Hunde bellen. Ich habe halt ein ziemlich schlechtes Gefühl, so, ich weiß es nicht. Nehmen wir mal den Fall an, sie geht nicht fremd. Glaubst du denn, dass sie das auch macht? Oder ist sie ganz enthaltsam im Moment? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich hab wirklich keine Ahnung. Ich gehe davon aus, weil seit 4 Monaten gar nicht. Ich glaub, frag sie doch mal ganz offen. Ja, das hatte ich schon. Also sie sagt, also sie braucht das. Sie hat einfach im Moment kein Bedürfnis danach. Wir reden ja sonst immer, also über alles reden wir oft. Ich habe das gerade nicht richtig verstanden. Sagst du ihr das? Hast du ihr das jetzt gesagt, dass du das machst in den letzten Monaten? Ich habe ihr das einmal gesagt und da hat sie halt ziemlich beleidigt darauf reagiert irgendwo. Ja, das finde ich natürlich jetzt auch ein bisschen Banane, ne? Wenn sie schon keine Lust auf Sex hat, aus welchen Gründen auch immer, es mag ja begründet sein sogar, dann sollte sie dir doch die Freiheit lassen, dass du mit dir alleine Spaß hast. Das ist doch das Normalste von der Welt. Ja, wenn ich Spaß hätte dabei. Wenn du Spaß hättest, ja. Das habe ich ja nicht mal, das ist es ja. Weil es mir einfach nichts bringt, weil sie fehlt mir halt und das, was ich da mache, das bringt mir gar nichts im Prinzip. Aber also heimliche Onanie, ne? Das wäre die Antwort jetzt auf meine Frage. Aber ich glaube, dass ihr da einen scharfen Blick auf eure Beziehung lenken solltet. Das kann ja mal sein, dass man eine Weile mal keine Lust hat aufeinander. Aber 4 Monate, Jürgen. 4 Monate ist sehr lange und da ist auch irgendetwas im Busch. Also ich finde schon, dass du da ruhig in der nächsten Zeit ein bisschen vehementer sein könntest oder sein darfst auch deiner Freundin gegenüber, dass sie dir das richtig erklärt. Vielleicht hält sie ja mit irgendwas. Sie blockt aber immer ab. Ja gut, aber irgendwann muss sie auch kapieren, dass sie dich damit verletzt, mit dem Ablocken. Ja, aber auf der anderen Seite setze ich sie dann wieder unter Druck und das finde ich dann scheiße. Ja, aber irgendwie muss man sich ja auch wehren, sage ich jetzt mal. Du stehst da und weißt gar nicht, was los ist, hast deine Bedürfnisse, fühlst dich ja auch verletzt von ihrem Verhalten. Auf jeden Fall. Ne? Wenn du genau wüsstest, woran es liegt und das nachvollziehbar wäre, wärst du ja vielleicht noch eher bereit zu sagen, okay, dann verzichte ich darauf. Die Frau ist mir so viel wert, so wichtig ist dann die Sexualität auch nicht. Aber dafür muss sie halt auch die Karten auf den Tisch legen. Und das musst du ihr irgendwie klar machen. Und wenn das bedeutet, dass du ihr Druck machst, na gut, dann machst du ihr halt irgendwann mal Druck. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ja, eben. Sehe ich auch. Ja. Na gut, dann muss ich halt mal sehen, wie ich das hinkriege. Liebe Christine, alles Gute. Ich wollte noch sagen, also ihr seid echt klasse. Also ich habe auch 2 Bücher noch von dir. Die bin ich jetzt auch gerade am Lesen. Mhm. Da sind auch Themen drin, da haust du dich manchmal weg, was da so los ist. Ja. Ja. Also ihr macht das ganz klasse und macht weiter so. Dankeschön. Tschüss, Christine. Dankeschön. Tschüss. Tschüssi, das klang so ein bisschen nach Berlin, ne? So Umgebung von Berlin. Tanja, 23 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, hallo Domian. Hallo Tanja, was machst du denn heimlich? Oh Domian, wenn du das wüsstest. Wir brennen darauf, das jetzt zu erfahren. Ja, also es geht darum, ich schlafe mit Männern in meiner Wohnung. Du schläfst mit Männern in deiner Wohnung? Genau, ich lade sie zu mir ein, ich lerne Männer kennen und ja, und dann machen wir es bei mir zu Hause. Fremde Männer, ganz fremde Männer? Ja, fremde Männer, ich gehe mit denen mal 1, 2, 3 Mal essen. Ja. Ja, und danach passiert es einfach, da landen wir irgendwann immer bei mir. Du bist aber solo, hoffe ich mal. Ja, ich bin solo. Man muss das ja immer vorher fragen. Okay, ich sag mal, man muss das ja immer vorher fragen. Ja. Das macht die Situation ja schon mal ein bisschen einfacher. Ist das denn immer nur ein Mann oder sind es mehrere Männer, die du mit nach Hause nimmst? Nee, immer einer. Immer einer? Ich dachte schon, da gibt es eine Orgie oder so. Nee, das dann kostet es ja wieder mehr. Also. Wie, dann kostet es mehr? Dann würde ich dafür das Doppelte nehmen, wenn 2 Männer auf einmal. Ach, du lässt dich bezahlen? Ja, natürlich. Ach so, also, das habe ich jetzt nicht so verstanden. Ich dachte, das wäre einfach so Spaß und erfreut. Ach so, ja. Du bist also quasi, ich sag jetzt mal, salopp, so Hobbyhure. Kann man das sagen? Ja, natürlich. Und natürlich. Ich finde es auch eigentlich irgendwie total, solange es heimlich ist, es ist das Schönste dran. Ja, also niemand weiß es aus deinem Umfeld, dass du sowas machst. Nee, nur meine Freundin, die mich da reingebracht hat. Aber du gehst in deinem normalen Leben einer normalen Tätigkeit nach. Ja, ich studiere im ersten Semester Jura. Ach so, eine Studentin. Die sich so ein bisschen nebenher was verdient auf diese Art und Weise. Genau. Und wahrscheinlich würden andere Freunde oder die Eltern aus allen Wolken fallen, wenn sie das erfahren würden. Ja, natürlich. Also die würden das von mir nie denken auch. Und ich bin immer ein nettes, fröhliches Mädchen, frech wie immer und auch irgendwo ruhig und super nett und lieb, aber sowas. Aber ich weiß noch gar nicht, was ich alles kann. Welche Abgründe in dir sind, ne? Ja, natürlich. Was kannst du denn so? Da fragst du jetzt wieder was. Ja. Also, ich kann Sachen, wo keiner von mir denken würde. Ehrlich? Sag mir mal ein Beispiel, was man so im Radio und im Fernsehen sagen kann. Was soll ich denn sagen? Ob es Akrobatik sind, was ich dabei alles mache und... Also akrobatische Stellungen beim Sex? Ja. Ja. Also ganz ungewöhnliche Sachen. Ganz ungewöhnliche Sachen, die man auch nicht überall bekommt. Das macht uns aber wirklich sehr neugierig, was da außer diesen akrobatischen Sachen noch hinterstecken könnte. Ja. Noch ein Stichwort. Noch ein. Den Rest denken wir uns. Sehr neugierig, Domian. Total, ist mein Job hier. Ja. Also noch ein Stichwort. Was so, noch ein Stichwort. Was niemand von der süßen, braven Tanja so erwarten würde. Ne? So ist es ja wahrscheinlich. Ja. Wird auch keiner, ich weiß nicht, also ich sage das jetzt mit dieser Akrobatik, weil alles andere weiß ich jetzt nicht so. Kann ich jetzt nicht sagen. Na gut, ich will dich jetzt auch nicht zu sehr quälen. Wenn du das nicht so sagen willst, ist es auch völlig in Ordnung. Aber noch ein paar andere Fragen zu diesem Phänomen, was du da um dich herum aufgebaut hast oder was du da praktizierst. Wie lange machst du das schon? Oh, seit noch nicht lange, 2 Monate. 2 Monate erst. Und wie viele Männer waren schon bei dir in der Wohnung? Jetzt 6. 6 Männer? 6, und beim ersten, ich stelle mir das immer so vor, wenn man so in diesen Bereich hineingeht oder arbeitet, dass das erste Mal immer besonders schwierig ist. War das bei dir auch so, den ersten Freier, sage ich jetzt mal so, zu bedienen? Nö. War das immer so, ich bin sehr locker eigentlich, ich bin auch sehr offen und ich muss sagen, ich kann Leute sehr schnell faszinieren. Und ich kann die so schnell auf andere Gedanken bringen, dass sie einfach sich wohlfühlen bei mir. Und wenn einer sich wohlfühlt, dann fühle ich mich auch total wohl. Und kannst dich so richtig gehen lassen. Ja, ich habe damit kein Problem, weil ich weiß, es ist Spaß. Aber es geht nicht so, dass du jemanden auf der Straße kennenlernst. Du sprichst die Männer an, ne? Nee, die sprechen mich an. Die sprechen dich an? Natürlich. Wo sprechen die dich an? Ich habe ja schon gesagt, ich bin oft auf Messen. Ich bin immer da, wo es sich lohnt eigentlich. Ja, also die sprechen dich an, die wissen dann aber noch nicht so genau, dass du sowas... Nee, die fragen immer, weil ich bin ein exotischer Typ, ich bin halb Brasilianerin, halb Deutsch. Wow. Ja, und dann fragen die auch immer, ja, wo kommt denn diese Schönheit her, diese grünen Augen und diese braune Haut? Und das dann heißt, die Männer fliegen auf dich? Ja, ja. Dann sage ich, kannst du selber rauskriegen, wo diese schöne Haut herkommt? Ja. Komm mit und ich zeige dir und dann, das zieht die dann so an und dann... Gut, dann würde ich noch immer denken, Mann, das ist aber ein heißer Feger, die geht aber ran. Da würde ich noch nicht denken, dass ich dafür bezahlen muss. Wenn die Männer dann kapieren, dass sie zahlen müssen, wie reagieren die darauf? Das mache ich immer zum Schluss eigentlich. Ach, zum Schluss? Ich sage immer, hey Baby, das war jetzt kein billiger Spaß. Das kostet jetzt was, wenn du mich wiedersehen möchtest. Ich weiß die Antwort, dann komm, natürlich möchte ich wiedersehen, wie viel möchtest du? Ach, und da bist du nicht mehr, du hast ja erst 6 gehabt. Ich bin mir auch da sicher, Domian, weil die kommen wirklich immer wieder. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere da auch sauer reagiert. Ich würde, glaube ich, mich auch ein bisschen verarscht fühlen. Nein, es wäre schön, wenn es so wäre. Ist es nicht. So, dann habt ihr Spaß miteinander, ihr schlaft miteinander, du praktizierst deine Akrobatik, die sind völlig begeistert von all dem, was du machst und kannst. Und dann sagst du, hey Baby, also so leicht war es nicht, ich nehme dafür Geld. Genau, ich sag, wenn du mich nochmal sehen möchtest, dann musst du schon was dafür geben, weil sowas gebe ich nicht umsonst. Ja. So. Wie geht das mit dem Preis dann? Nennst du einen Preis oder lässt du dir ein Angebot machen oder wie läuft das? Nee, die sagen immer, was möchtest du denn jetzt? Dann sage ich, ja, wie wäre es mit einem Vierer? Und dann sagen die, wie ein Vierer? Dann sage ich, ja, ein 400 und dann ist okay. 400 Euro? 400 Euro, ja, natürlich. 400 Euro? Ja, natürlich. 800 Mark, wir rechnen ja immer noch alle brav um in D-Mark. Ja. So viel? Das ist nicht viel. Naja. Da kaufe ich mir eine Dolce Gabbana Jacke. Natürlich, für dich ist es vielleicht nicht viel, aber für so einen Mann, ist das natürlich schon viel. Kann man woanders ja noch ein bisschen günstiger haben. Aber natürlich wiederum nicht mit so viel Akrobatik, ne, die du zu bieten hast. Genau. 800 Mark, 400 Euro. Und von den 6, ist das schon einer, ist das jemand, der dann auch wiedergekommen ist? Ja, das ist jemand, der ist allerdings verheiratet, ist auch Kinder, also den mag ich sehr gerne, auch als Mensch. Mhm. Mit denen kann man sich wirklich sehr, sehr gut unterhalten und mit denen habe ich mich schon 3-mal getroffen, aber wir hatten nur 1-mal was miteinander. Ach so, dann war es ihm dann vielleicht doch zu teuer, wenn er nur einmal... Nicht zu teuer, ich habe ihn ein bisschen zappeln lassen, weil ich habe bei ihm gemerkt, dass er, ich will ihm nicht alles sofort geben. Mhm. Ich möchte, dass er immer mich mehr sieht und immer mehr... Sehr geschickt. Du machst den immer heißer, ne? Genau. Dann zahlt er irgendwann auch noch 500 Euro oder 600. Das ist mir ganz recht. Das ist dein Ziel. Ja. Ganz schön durchtrieben, ne? Ja, natürlich. Muss man sein. Mann, da ist ja schon eine Geschäftsfrau, ist da ja am Werden in dir. Domian, so ist das Leben. Naja, so ist es eigentlich auch nicht. Man muss es ja auch nicht so mitmachen. Aber darüber müssen wir jetzt nicht moralisieren. Das ist dein Ding und du hast es mir ja so erzählt. Ja. Was passiert denn dann, wenn du dich jetzt beispielsweise mal in einen solchen Kunden, sage ich mal, oder in irgendeinen anderen Mann wirklich verliebst? Würdest du das dann weitermachen? Also ich verlieb mich, glaube ich, nicht in den, weil ich ehrlich gesagt, ich lache auch darüber hinterher, weil ich weiß nicht, nee. Nee. Die meisten sind verheiratet. Okay, aber es kann ja sein, dass dir ein anderer Mann über den Weg läuft, den du dich wirklich verknallst. Wie geht's dann? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Nee, eigentlich nicht. Noch nicht. Du lässt das alles auf dich zukommen. Hast du denn, wenn du mit diesen Männern schläfst, selbst auch richtig Spaß dabei oder spielst du das? Nee, ich habe auch Spaß dabei. Kommst du zum Orgasmus? Ja, natürlich. Spielst keinen Orgasmus? Nee, das kann ich gar nicht. Was meinst du, wie die Männer unter unseren Zuschauern jetzt da fiebern, wie sieht diese Frau aus? Domia, warum kannst du die Frau nicht einblenden übers Telefon? Ja, warum kannst du das nicht? Ja, ich weiß es ja auch nicht, ich würde es ja gerne machen. Wir hatten ja eine Weile mal so das Angebot mit Bildtelefon, aber ihr habt ja alle keine Bildtelefone, dann haben wir das wieder sein gelassen. Wenn ich noch ein bisschen mehr verdiene, dann kann ich das auch schon bei mir. Aber weißt du, wie wir mal verbleiben können? Wir könnten mal vereinbaren, dass du mir ein schönes Foto von dir schickst. Ja, das kann ich machen. Ja? Und hätte ich die Erlaubnis, das Foto im Fernsehen zu zeigen? Nee, eher nicht, ne? Du willst ja, dass das heimlich bleibt, ne, oder? Ja, also mir wäre es lieber, aber... Aber für mich kannst du, mir kannst du es schicken. Aber nur für dich. Nur für mich, Ehrenwort. Ich zeige es dann wirklich nicht. Das ist natürlich eine klare Sache. Ja, Tanja. Ja, doch. Dann viel Erfolg weiterhin. Ja. So wie du das für dich für richtig hältst. Ja. Und ich hoffe ja sowieso, das wünsche ich dir eigentlich schon, dass du auch mal eine große Liebe dabei findest. Ich denke, die große Liebe kommt, aber das Beste braucht immer seine Zeit, denke ich. Das kommt nicht einfach. Und wann hattest du denn deinen letzten richtigen, längeren Freund? Oh, vor einem Jahr. Vor einem Jahr? Ja. Also bist du auch eine Anspruchsvolle? Genau, und wenn, dann muss es auch klappen und dann passiert auch das andere nicht. Das ist jetzt, diese Phase ist da und ich nutze sie aus, ich lebe sie. Also, ich bin gespannt auf Post von Tanja. Ja. Und werde euch einfach nur erzählen, sie hat mir geschrieben und sie sieht fantastisch aus. Ich kann euch das Bild leider nicht zeigen, aber ich habe es bekommen. Also ich freue mich sehr auf deine Post, Tanja. Okay. Dann alles Gute. Und ich wollte sagen, deine Sendung ist super, super, super geil. Dankeschön. Ehrlich, und ich bin froh, dass es dich gibt, ehrlich gesagt. Sehr lieb von dir, vielen Dank. Okay, tschüss, Tanja. Ciao. Bis dann. Tschüss. Das mache ich nur heimlich. Das ist unser Thema heute Nacht. Und wir hatten gerade ja schon zwei schöne Beispiele. Es muss ja nicht nur aus dem Bereich der Sexualität kommen. Es gibt ja viele andere Dinge, die man auch nur ganz heimlich macht und sich zu Tode schämen würde, wenn jemand anders das herausbekäme. Wenn ihr Lust habt, es mir zu erzählen, heute so in tiefer Nacht hier unter uns, zwischen 1 Uhr und 2 Uhr im Radio, im Fernsehen, bei Domian, dann ruft doch an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Sabine ist jetzt zugeschaltet. 38 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sabine. Hallo. Ja Sabine, was machst du denn heimlich? Also ich gehe heimlich fremd. Du gehst heimlich fremd? Ja, weil ich bin verheiratet. Seit wann oder seit wie vielen Jahren? Seit 10 Jahren jetzt. Mhm. Im Oktober waren es 10 Jahre. Und die Kinder? Ja, ein gemeinsames und 3 habe ich mit in der Ehe gebracht. Also ich habe 4 Kinder. 4 Kinder aufzuziehen, eine Menge Arbeit. Ja, es macht Spaß. Ja. Ja, und das Ergebnis ist auch ganz gut gelungen. 10 Jahre verheiratet. Mhm. Und seit wann gehst du fremd? Heimlich fremd? Seit ungefähr 2 Jahren. Immer weil, mit... Ja, ne? Ja, weil? Mein Mann ist fremdgegangen. Mhm. Vor 4 Jahren hat er eine Beziehung mit einer wesentlich jüngeren angefangen. Die war damals 15 oder 16. Mhm. Und ich habe das nach ungefähr einem Jahr herausbekommen. Und ich habe auch mit ihr gesprochen und ich habe auch Fotos gesehen, also telefoniert mit ihr. Und mein Mann hat mir dann, wo ich das dann alles konkret wusste, hat er dann die Beziehung beendet, weil wir uns auch getrennt hatten deswegen. Mhm. Und, ich meine, die war aber dann wirklich sehr viel jünger. Wie alt ist dein Mann? Mein Mann ist 32. 32, na gut, dann sieh mal, wenn sie 15, 16 ist, ist schon ein großer Unterschied. Ja, ne, weil ich habe ja, also, ich muss sagen, sie ist ja jünger wie die Freundin von meinem Sohn, ne, also, da ist schon, das tut auch weh jetzt für mich als Frau. Glaube ich. Ihr habt euch getrennt wegen dieser Sache, kurzfristig, und dann hat er sich wiederum von dieser jungen Frau getrennt, um wieder mit dir zusammenzukommen. Ja, er hat also man muss sagen, er hat wirklich um unsere Liebe gekämpft und unsere Ehe, dass die fortzusetzen ist. Ja. Aber ich komme mit den Gedanken nicht klar. Und ach so, das heißt im Moment geht er nicht fremd? Nee. Und du zahlst es ihm irgendwie nachträglich heim, dass er damals das gemacht hat? Das eigentlich nicht. Ich tue das eigentlich, um das für mich selbst zu verarbeiten. Mhm. Also du gehst nicht fremd, weil du Lust am Sex hast? Nein, gar nicht. Gar nicht? Nee, nicht deswegen nicht. Ich weiß nicht, wie das erklären soll. Das ist einfach... Ich kann es nicht verarbeiten. Ist das so eine Genugtuung für dich, dass du das jetzt auch mal machst? Ja, er hat die Genugtuung, dass er mich nicht dabei erwischt. Ah ja. Ja, dass ich jetzt in dem Moment kann man sagen, intelligenter bin, realistischer wissen und ich eben nicht. Und ich muss sagen, ich komme auch mit, ich bin ein sehr sensibler Mensch. Von außen merkt man das gar nicht so bekannt und so wissen das gar nicht so. Aber ich bin sehr sensibel und ich habe vor ungefähr, na, wo ich das angefangen habe, vor anderthalb Jahren, war das jetzt so gewesen, dass ich wirklich schon da saß und mich umbringen wollte. Ich war in psychologischer Behandlung und meine Freundin hat mich dann mal zu sich geholt und hat gesagt, komm, bleib mal übers Wochenende bei mir, schalt mal ab. Und da hat sich das ergeben, fremd zu gehen und irgendwo bin ich dann erleichtert irgendwo nach Hause gefahren. Nachdem du es getan hast. Ja. Ist es denn doch nicht so ein bisschen so eine kleine Genugtuung, also A, einmal, dass er es nicht merkt und B, dass du jetzt auch sowas quasi mit ihm machst, was er mit dir damals gemacht hat? Nee. Das ist es nicht? Nee, auf keinen Fall. Es ist eher mehr der Gedanke, dass ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben muss. Ach so. Und dann, dadurch ist es das schlechte Gewissen habe, weil ich liebe meinen Mann wirklich. Also man kann nicht nur von Drogen abhängig sein oder von Zigaretten, man kann auch von Liebe abhängig sein. Absolut, ja. Ist das denn immer ein und derselbe, mit dem du fremd gehst? Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ich weiß ja am Ende gar nicht mehr einen Namen oder so, das frage ich dann schon mal. So viele? Ich lerne die in Lokalen kennen und nach einer Stunde, anderthalb schlafen wir irgendwo oder haben irgendwo Sex, ob das jetzt im Park ist oder im Auto oder so, je nachdem, wie sich das ergibt. Mit wildfremden Menschen? Ja. Aber du hast eine Familie, du hast vier Kinder, du hast deinen Mann. Hast du denn überhaupt die Möglichkeit, so oft irgendwie auszugehen, in Kneipen alleine zu gehen? Ich gehe nicht hier bei mir im Ort, wenn, dann fahre ich ziemlich weit weg. Ja, aber trotzdem, die Zeit musst du ja haben. Wie ja, erklärst du? Ja, die habe ich. Ja? Ich habe, meine Kinder sind schon groß. Ach so. Und wenn ich jetzt sage, hier, meine Kinder merken das auch gerade, mein großer Sohn. Wie alt sind denn die Kinder? Also mein Großer ist jetzt 20, dann kommt 17, 15 und der Kleine ist 8. Ah ja, gut. Und dann wie erklärst du das deinem Mann, wenn du immer dann irgendwelche Kneipen fährst? Da weiß das nicht. Aber der weiß, dass du weg bist. Was denkt der denn? Da weiß, dass ich bei meiner Freundin bin. Ach so, das ist so das Alibi, die Freundin. Dann lernst du wildfremde Männer kennen und hast binnen Kürze, nach ein paar Stunden, irgendwo vielleicht im Busch, im Auto oder weiß ich wo, mit denen die schnelle Nummer. Und manchmal auch bei dem Mann zu Hause, da geht es dann eben länger. Also macht irgendwo keinen Spaß. Aber wie viele Männer, jetzt muss ich mal fragen, wie viele Männer in den 2 Jahren, hast du gesagt, ne? 2 Jahre? Ja, fast 2 Jahre. Wie viele Männer hast du da schon verbraucht? Muss man ja so ausdrücken vielleicht. Kannst du dich gut festhalten? Ich werde ca. 150 sein. Nein, das kann nicht sein, Sabine. Also, Samstag, Sonntag schlafe ich ungefähr, es kommt darauf an, manchmal am Tag oder an einem Abend mal mit 5, 6 Männern. Ich habe auch schon fertig gebracht, da hat meine Freundin so gelacht, weil mit ihr kann ich über alles reden. Da habe ich eben am einen Wochenende habe ich fast 19 Männer gehabt. Das weil, doch, da hatte ich sehr viele Probleme zu Hause und irgendwo lasse ich da meinen ganzen Frust an den Männern ab, aber jetzt nicht in Wut oder so, indem ich einfach... So, und bei diesen vielen Männern, bei diesen sehr, sehr, sehr vielen Sexkontakten, das ist ja unglaublich, unglaublich viel ist das, hast du keine sexuelle Lust? Nee. Überhaupt nicht? Nee. Du hast bei all diesen vielen, vielen, vielen Männern keinen einzigen Orgasmus gehabt? Doch. Das schon. Aber nicht bei Quickies oder so, sondern wenn es dann wirklich mal über mehrere Stunden dann bei irgendeinem Mann zu Hause war. Aber... Dir geht es, ich sag's nochmal so, ich frage das nochmal jetzt, dir geht es nicht um diesen sexuellen Akt. Nee. Das ist nicht die Antriebsfeder. Nee. Die Antriebsfeder ist eigentlich, selber ein schlechtes Gewissen zu haben und das Bild von dem Mädchen aus meinem Kopf zu verlieren. Und da ich fahre dann wieder das Wochenende nach Hause und dann Anfang der Woche nach Hause und dann ist eben das schlechte Gewissen da. Und das Gewissen überwiegt eben das Bild in meinem Kopf. Sag mal, Sabine, was wird dein Mann mit dir machen, wenn er das erfährt? Das ist ja gigantisch. Das kann ich sagen. Da gibt es eine ganz klare Antwort drauf. Nämlich? Und er würde mich umbringen. Ja, ich hoffe, dass er das nicht tät. Er würde dich wahrscheinlich verlassen. Er würde dich nicht umbringen. Nein. Ich bin mit einem Ausländer verheiratet. Ich bin mit einem Türke verheiratet. Er würde mich ganz klipp und klar umbringen. Das weiß ich. Sabine, wenn du das so klipp und klar sagst, ne, mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass du jetzt hier angerufen hast. Nee, überhaupt nicht, nein. Ja, aber man kann dich doch vielleicht erkennen oder irgendein Bekannter von deinem Mann kann dich erkennen an der Stimme und das wird zu ihm hingetragen. Doch, ich glaube nicht mal, dass da irgendwas klappt, was zu ihm hingetragen wird. Weil es schon viel erzählt worden, was wirklich nicht war, ist schon über Jahre hinweg. Also du hast auch wirklich keine Angst, dass das irgendwie da in eurem Umfeld, auch wenn du in einen anderen Ort oder eine andere Stadt fährst, dass das irgendwie durchsickert. Hast du keine Sorge? Oder wenn, dann würde er es nicht glauben. Er würde es nicht glauben. Weil ich bin zum Beispiel, ich war mit 18 mal Alkohol. Also ich habe mit 14 angefangen zu trinken und habe mit 18, wo ich meinen großen mit meinem großen schwanger war, habe ich aufgehört mit Trinken, weil ich habe immer gesagt, ich war Alkoholikerin, ich stehe auch dazu. Ich habe immer gesagt, Alkohol und Kinder passt nicht. Und mein Mann kennt mich zum Beispiel, dass ich nie einen Tropfen Alkohol trinke. Und wenn ich da oben bin, natürlich trinke ich Wein. Und weil ich glaube, nüchtern würde ich das auch nicht tun, fremd gehen. Aber das kriegt ihr doch hinterher letztendlich auch mit. Du hast eine Fahne, wenn du nach Hause kommst. Du riechst nach Alkohol. Nein. Na klar. Nee, ich bleib ganzes Wochenende weg. Da kann man sich schön kurieren. Ach so. Immer bei der Freundin dann angeblich, ne? Ja, natürlich. Ja. Schützt du dich bei all diesen vielen sexuellen Kontakten? Ja, natürlich. Das schon. Das ist. Natürlich. Hast du denn mit deinem Mann auch noch Sex? Schafft ihr miteinander? Ja. Guten es Sex? Es ist auch manchmal so, wenn ich jetzt sonntags nach Hause komme und mein Mann ist zu Hause, dann habe ich mit meinem Mann auch Sex. Und da. Weil ich sage, ich liebe meinen Mann. Und mein Mann ist der Einzige, der mich sexuell befriedigt, der mir eigentlich alles geben kann. Also aber er kann mir diesen Gedanken nicht aus dem Kopf nehmen. Und er kann mir auch. Wie solche Sachen. Ich verliere mich irgendwo. Ich bin irgendwo in ein Loch reingefallen und das Loch hat noch keinen Boden gefunden. So, und deswegen will ich dir jetzt was ganz Ernstes und Ernsthaftes raten. Ich glaube, das ist nicht einfach so eine lockere Fremdgehgeschichte, so wie du das jetzt erzählt hast, sondern da steckt, so wie du es angedeutet hast, ja wirklich ein riesengroßes persönliches und psychisches Problem hinter. Ja, das weiß ich. Ne? Und ich könnte mir fast vorstellen, wenn du jetzt so frei wählen dürftest, würdest du ein Leben ohne Fremdgehen vorziehen? Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle, ne? Weil es, auf alle Fälle. Es ist irgendwie für dich letztendlich ja kein Bringer und keine Befriedigung, sondern es ist wie eine Sucht. Du musst es immer wieder machen und. Es ist eine Qual. Eine Qual sogar, soweit geht es. Eine Qual. Aber das Fremdgehen hält mich davon ab, mir selber was anzutun. Mhm. So. Und das ist jetzt auch nochmal so ein Satz. Da muss so viel im Hintergrund bei dir nicht in Ordnung sein, dass ich dir ganz, ganz, ganz dringend empfehle, zu einem Psychologen zu gehen. Ach, das war ich doch. Und? Ach, das hat irgendwo nichts gebracht. Hast fängt du an mit der Kindheit, fängt an mit der Jugend. Das hat gut in meiner Jugend, in meinem späteren Leben ist auch so viel passiert, wo ich sagen muss, das muss ich irgendwo. Das habe ich mit niemandem drüber gesprochen, mit meinen Eltern nicht, mit meinen Freunden nicht, wo ich wirklich sagen muss, es ist viel passiert in meinem Leben. Hast du denn dem Psychologen alles erzählt? Ja. Auch was du jetzt im Moment machst? Ja. Das da sitzt immer nur mit offenem Mund da. Na gut, da hört sich das an und sagt, na, fangen wir mal mit der Kindheit an. Pass auf, Sabine, es gibt, ich sag's ja immer wieder, es gibt solche und solche. Es gibt bei Psychologen genauso viel Deppen, wie es bei Moderatoren Deppen gibt und bei Ärzten Deppen gibt. Man muss ja halt suchen. Ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin, mit der Anna, das ist die Anna heute Nacht hier bei mir, jetzt mal eingehend weiter redest. Und vielleicht hat die Anna noch eine Ansicht und einen Ansatzpunkt für dich, der dir ein bisschen weiterhilft. Ja, hoffentlich sagst du nicht, sei nicht von meinem Mann drin. Denn das hat die letzten auch so gesagt. Nein, das glaube ich das nicht. Das ist was ich nicht tun würde. Nein, das glaube ich wirklich nicht. Also das sage ich nicht zur Beruhigung. Jetzt ist, glaube ich, das ist sicher ganz anders bei dir strukturiert, woher das rührt. Machen wir das so. Du legst auf, die Anna ruft dich an. Ich wünsche dir alles Gute, dass du aus dieser Qual rauskommst. Ach, ich habe schon so viel geschafft, Domian, in meinem Leben. Schaffst du das auch noch? Ach, denk schon. Kann dir mal eine kleine Episode erzählen aus meinem Leben? Vielleicht verstehst du dann, warum ich irgendwo in einer Situation bin, wo ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Ich war 21 Jahre und da bin ich eine Woche lang von 12 Männern vergewaltigt worden. Die haben mich angebunden, ich habe wenig zu trinken, wenig zu essen bekommen, ich bin geschlagen worden, ich bin misshandelt worden bis aufs Böseste. Und damals, ich bin ein altes DDR-Kind noch, und damals war es so, dass die Ausländer, es waren auch Ausländer, dass die wirklich Rechte hatten, die kein normaler Mensch hatte. Und wo mir dann die Polizei kam und Anzeige machen wollte, hieß es nur, ich hätte das selber gewollt. Wollte ich aber nicht, ich bin von der Straße her, man kann sagen, entführt worden. Was waren denn das für Ausländer, die so Rechte in der DDR hatten? Ja, ja. Was für Ausländer waren das? Kubaner. Kubaner hätten aus einem sozialistischen Bruderland. Ne? Ja, das war ganz extrem. Also das heißt ja, dass du wirklich sehr, sehr viel mitgemacht hast und dass da ganz viel im Argen liegt. Deshalb brechen wir es jetzt hier ab in der Öffentlichkeit. Du legst auf. Ach, das stört mich nicht. Das ist, weil ich sehe die Öffentlichkeit nicht. Ich rede mit jemandem, der eine schöne Stimme hat, den ich irgendwo anvertrauen kann. Aber weißt du, ich habe das Gefühl im Moment, dass hier wirklich jemand mit dir reden muss, der richtig fachkundig auch Ahnung hat. Und deshalb habe ich ja meine Psychologen im Hintergrund. Und ich wünsche dir ein gutes Gespräch mit der Anna. Und dir alles Gute, dass du aus der Qual rauskommst, sage ich nochmal, wo du auch schon so viel erlebt hast. Leg bitte auf, wir rufen gleich zurück. Okay. Alles Liebe. Danke. Tschüss. Tschüss. 1:30 und 25 Sekunden, eine kleine Pause. 1.31 Uhr, 3 Sekunden, Radio 1 Live ist hier und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir ein Thema und das Thema heißt, das mache ich nur heimlich. Und meine ganz kecke und intime und indiskrete Frage an euch, was macht ihr denn heimlich, ganz heimlich, was ihr vielleicht noch nie jemandem erzählt habt oder nur ganz wenigen, vielleicht der besten Freundin, dem besten Freund. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Carina begrüße ich ganz herzlich. Halt, wo ist sie? Carina. Ja, hier bin ich. 25, guten Morgen. Guten Morgen, 25 Jahre bist du alt. Richtig, fast ja. 26. Fast 26. Wann hast du den Geburtstag? Am Sonntag. Am Sonntag? Ja. Ja, man kann ja nicht vorträglich gratulieren. Nein. Carina. Ja. Ich bin gespannt. Ja, ich habe ein heimliches Verhältnis mit meinem eigenen Ehemann. Ja, das verstehen wir jetzt alle sofort. Ja, muss ich vielleicht ganz kurz erklären dazu. Mein Mann hat mich Mitte März verlassen. Mhm. Was ja, ja noch nicht lange her ist, also in diesem Jahr. Ja, in diesem Jahr, also letzten Monat praktisch. Er ist ausgezogen und hat mich nicht wegen einer anderen Frau verlassen, sondern weil wir ja ziemlich schlecht miteinander leben können. Also ich habe ziemlich psychische Probleme und... Wie lange habt ihr denn miteinander gelebt? 3,5 Jahre. Ja, seit 3,5 Jahren zusammen und davon über 2 Jahre verheiratet. Ja. Ja, auf jeden Fall hat er für sich die Notbremse letzten Monat gezogen, damit ich ihn noch nicht mehr selbst mit runterziehe. Ist ausgezogen. Und hat mir erzählt, er zieht zu einem Arbeitskollegen. Und ja, jetzt habe ich allerdings am Wochenende habe ich erfahren, dass er wohl zu einer Arbeitskollegin gezogen ist. So ein Filou. Wo ich aber auch vorher schon wusste, dass sie unheimlich scharf auf ihn ist, dass sie ein Auge auf ihn geworfen hat und ziemlich an ihm interessiert ist. Also er wohnt nicht im Gästezimmer bei der Arbeitskollegin, wissen Sie? Nein, er wohnt nicht im Gästezimmer, er wohnt bei ihr, er wohnt mit ihr und ja, das habe ich am Wochenende erfahren. Und hatte aber allerdings zwischenzeitlich schon des Öfteren, da wir uns auch regelmäßig eigentlich sehen, also wir sind nicht im Bösen auseinandergegangen, sondern eigentlich als gute Freunde. Und da eigentlich zwischen uns beiden das Einzige, was zwischen uns hundertprozentig oder fast 200-prozentig geklappt hat, war der Sex. Also der war einfach absolut gigantisch. Und ja, da wir beide irgendwo, er auch, nicht unbedingt auf den Sex verzichten wollen, poppen wir jetzt heimlich miteinander. Mensch, Carina, das sind ja Zustände wie im alten Rom. Ja, stimmt. Mann, also seit Mitte März ist er bei der anderen. Ja. Er sagte zu mir, dass er erst seit 3 Wochen ungefähr bei ihr wohnt. Na gut, ist ja wurscht. Also jedenfalls, so lange seid ihr getrennt, ne? Mhm. Wie oft habt ihr denn jetzt das schon so gemacht? Also... Das Wort mit P. Ja, ja. Wir haben... 3 Mal in der Zwischenzeit miteinander geschlafen. Und die andere weiß natürlich nichts davon, oder? Nein. Es weiß niemand was davon. Außer meiner besten Freundin. Die beste Freundin, ja. Weiß sonst niemand was davon. Die würden mich alle für verrückt erklären, so ungefähr. Wenn ihr beide dann wirklich in der Ekstase zusammen seid, tollen Sex hattet, danach erschöpft im Bett liegt, euch umarmt und glücklich an die Decke starrt, kommt denn da nicht so... Der Gedanke auf, ach komm, wir versuchen es doch nochmal. Ja, natürlich, auf alle Fälle kommt der Gedanke auf. Es ist ja auch so, ich habe ihn natürlich auch schon daraufhin angesprochen. Also ich möchte ihn natürlich gerne wieder haben. Was war denn, das hast du gerade nur so ein bisschen kryptisch erklärt, was war denn so eigentlich das Hauptproblem zwischen euch beiden? Das Hauptproblem ist folgendes, ich habe in meiner Kindheit, in meiner Jugend eine ziemlich lange Vergewaltigungsphase hinter mir. Mein Gott, also wenn ich das immer so höre, wie viele Frauen das erlebt haben. Ja. Gerade hatten wir die Anruferin, die Sabine hat das ja auch erzählt. Und das erzählen mir manchmal Frauen, so wie du jetzt auch erst so am Rande, wenn es gar nicht zur eigentlichen Geschichte gehört. Es ist erschütternd. Genauso wie der Missbrauch an Kindern, so weit verbreitet. Das ist, Ja, ich war eigentlich noch ein Kind gewesen. Als ich 11 war, fing das ungefähr an, von dem eigenen Vater. Ja, dann ist es ja auch Kindesmissbrauch gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das jahrelang immer verdrängt, habe gedacht, ich kann gut mit leben, aber in meiner Ehe ist es ziemlich ausgebrochen, weil mein Mann eigentlich der erste Mensch war, auf den ich mich absolut hundertprozentig eingelassen habe, bei dem ich mich fallen lassen konnte und einfach ich sein konnte. Aber wie ist das ausgebrochen? Du sagst, im Bereich Sexualität hattet ihr nun überhaupt keine Probleme. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also. Folglich dann so im Zusammenleben irgendwie. Zusammenleben. Aber was genau? Ich habe ihn viel mit, da das mein Vater war, habe ich ihn viel mit meinem Vater assoziiert. Achso. Ich habe mich immer, wenn er mir irgendwas gesagt hat, also ich bin auch geschlagen worden und misshandelt worden, ich habe mich immer gleich angegriffen gefühlt, wenn er mir irgendwas gesagt hat. Du bist aber nicht von deinem Mann geschlagen worden. Nein, von meinem Mann bin ich nicht geschlagen worden. Aber ja, die alten Geschichten kamen halt ungewollt immer wieder hoch und das hat das Leben ziemlich schwierig gemacht und ich war nicht in der Lage, ein geregeltes Leben zu führen. Also, ich habe in den Tag hineingelebt, ohne mir irgendwie Gedanken zu machen. Ich bin nicht arbeiten gegangen. Gar nicht. Also da erahne ich sehr viel Konfliktstoff. Ja, ne? Das heißt aber, du hast auch nie psychologische Hilfe in Anspruch genommen, nie in der Therapie beim Psychiater. Doch, habe ich schon, aber ich habe das nie hundertprozentig verfolgt. Also ich habe da mal angefangen, habe das wieder abgebrochen und das war eigentlich auch dein Anliegen, dass ich endlich eine Therapie mache. Habe das aber immer vor mich hingeschoben. Und liebst du deinen Mann eigentlich noch? Abgöttisch. Abgöttisch? Ja. Ja, dann muss es doch wirklich grauselig für dich sein, dass er jetzt bei der Arbeitskollegin im Bett liegt und du nur in Anführungszeichen seinen Sex bekommst. Ja, wärst du denn dann nicht bereit, wenn du sagst, ich liebe den abgöttisch und er hat gesagt, wir haben nur eine Chance, wenn du dich ordentlich psychologisch, psychiatrisch behandeln lässt. Ist das denn nicht eine Motivation für dich zu sagen, okay, ich mache das für uns? Ja, natürlich ist das eine Motivation. Ich will es ja nicht nur für uns. Er sagt ja, ich soll es nicht für ihn tun, ich soll es für mich selber tun. Ja, natürlich. Und ich bin absolut, bei mir sind so die Jalousien aufgegangen, praktisch als er ausgezogen ist. Da hat es bei mir, oh Mann, Hilfe. Du brauchst Hilfe und so kann dein Leben nicht weitergehen. Und ich bin absolut hochmotiviert seitdem. Das merkt er auch. Ja. Vor allen Dingen, ich lasse mich nicht mehr gehen. Ich lasse mich auch jetzt so vom Körperlichen nicht mehr gehen. Ich style mich voll auf, seit er weg ist. Und hast du denn auch schon was unternommen, dass du vielleicht in eine gute Behandlung kommst? Ja, ich habe mir Therapieplätze gesucht, also was natürlich sehr, sehr schwierig ist in der Gegend, wo ich wohne. Anderthalb Jahre Wartefrist haben die mir gegeben und ich bin aber trotz allem noch hochmotiviert, dass sich da irgendwas in naher Zukunft ergeben wird. Also war das quasi so ein Schlüsselerlebnis, dass er ausgezogen ist, ne? Richtig, das hat dir die Augen geöffnet und hat es den Anstoß gegeben. Richtig. Dass du dich ein bisschen aufbrezelst, äußerlich, dass du innerlich was unternimmst, dass du dich um einen Therapieplatz bemüht hast. Aber das klingt doch gut. Ja, das klingt gut, aber das ist halt, es stört mich natürlich schon, dass er bei der anderen ist. Klar. Wie ist denn sein Gefühl zu dir? Das kriegst du auch mit. Liebt er dich eigentlich auch sehr? So im Grunde genommen. Also es ist eigentlich, das ist zwischen uns beiden, ist irgendwo so eine Seelenverwandtschaft, sage ich jetzt einfach mal so. Also irgendwo, wir sind uns beide total gleich. Es ist der Mann fürs Leben. Und also er für mich und ich weiß auch umgekehrt, dass ich eigentlich die Frau des Lebens für ihn bin. Dann wünsche ich euch wirklich sehr, dass ihr wieder zueinander kommt. Ja, das klingt eigentlich wie ein tolles Liebespaar und dass du deine Probleme für dich in den Griff bekommst und letztendlich dann natürlich auch für euch beide und für eure Ehe. Ja, er hat aber Angst, wenn er jetzt wieder zu mir zurückkommt, dass ich praktisch wieder zurückfalle in dieses alte Ich. Aber und ihr könntet bleibt er momentan eigentlich erstmal bei der Arbeitskollegin oder will sich jetzt erst eine eigene Wohnung finden? Ja, ich wollte gerade sagen, das wäre doch vielleicht gar kein schlechter Plan, wenn ihr euch so einigt, wir geben uns nochmal eine Chance, aber wir wohnen erstmal getrennt, ne, damit wir nicht diesen ganzen Alltagskram so nah beieinander haben. Ja. Aber ihr müsst sich dann halt aber auch trennen von der Arbeitskollegin und du versprichst, dass du sehr viel an dir arbeitest. Das wäre doch ein ganz gutes Modell. Ja, aber er glaubt mir das nicht mehr. Das habe ich ihm jahrelang versprochen und er ist dann momentan so ein bisschen im Zwiespalt. Vor allen Dingen, es ist ja auch so, er ist ja so ein bisschen verliebt in die Arbeitskollegin. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, ob wir nicht irgendwie dir behilflich sein können. Ich weiß es nicht. Das muss die Anna jetzt mal sehen, dass du nicht schneller einen Therapieplatz bekommst, nach dem, was du mitgemacht hast. Geht mir das eigentlich nicht in den Sinn, dass eine Frau dann anderthalb Jahre warten muss. Denn das wäre ja eine Überzeugung für deinen Freund, wenn du sagen würdest, hier pass auf, in 6 Wochen fange ich an. Ja, das wäre was, ne? So, ja. Du legst auf, Anna ruft dich an und vielleicht können wir ja irgendwas machen und dir ein bisschen behilflich sein. Das wäre echt super. Das wäre was. Ich würde mich sehr freuen darüber. Super. Ja, ich danke dir. Alles Gute, Carina. Danke. Tschüss. Ne? Tschüss. Holger, 31 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Ja. Es sind heute nicht viele Männer bei mir gewesen bisher. Um nicht zu sagen, es war noch gar kein Mann. Du bist der erste Mann heute. Spinnt. Das heißt, Männer haben auch Heimlichkeiten, ne? Interpretiere ich daraus. Ja. Ja. Und nämlich was? Ich trauere heimlich um meinen Sohn. Du trauerst heimlich um deinen Sohn? Ja. Was ist denn da passiert? Mein Sohn ist vor ungefähr 5 Monaten von seiner Mutter ermordet worden. Von seiner Mutter ermordet worden? Ja. Vor 5 Monaten? In der Nacht vom 5. zum 6. November 2001. Kurz vor seinem 4. Geburtstag. Da hast du nicht mehr mit der Frau zusammen gewohnt? Nein. Wie lange? Das war auch der Grund. Was war der Grund? Die Trennung. Dass sie das gemacht hat? Ja. Das heißt, ihr habt euch kurz vorher getrennt? Kurz vorher. Die Trennung zog sich über ein ganzes Jahr hin. Mhm. Und kurz vorher haben wir uns eigentlich endgültig getrennt. Oder ich habe mich von ihr endgültig getrennt. Es spielte auch eine neue Beziehung mit rein, aber das war eigentlich nicht so wesentlich. Das war nicht der eigentliche Grund. Ich bin dann ganz geschockt, was du gerade gesagt hast. Diese Frau hat deinen Sohn, euren Sohn, umgebracht. Ja. Der 4 Jahre erst alt war. Ja. Wie hat sie das gemacht? Ich weiß nicht alles, ich will es auch nicht wissen. Ich weiß nur, dass sie ihn erstickt hat. Ich weiß, dass sie danach noch knapp 1 Woche mit ihm zusammengelebt hat. Dass sie ihn gestreichelt hat, sich bei ihm entschuldigt hat. Das muss an einem Montag passiert sein, der 5. 6. November. Diese Nacht muss ein Montag zu einem Dienstag gewesen sein. An dem Samstag danach, nachdem ich nichts von ihr gehört habe, bin ich zu ihr gefahren in die Wohnung. Mhm. Er hat mich auch empfangen, allerdings nicht in der Wohnung, sondern davor. Mhm. Ich habe ihr noch Geld gegeben, weil ich ihr gesagt habe, oder weil ich wollte, dass sie sieht, dass ich trotz allem irgendwie auch zu ihr stehe. Mhm. Das heißt, als du da vor der Tür standst, lag dein toter Sohn ja, in der Wohnung. So sieht das aus. Und sie hat mir noch gesagt an der Tür, weil ich noch rein wollte und sage, lass mich doch wenigstens zu Lukas. Ich dachte, nein, das geht jetzt nicht. Das war nachmittags und sie hat gesagt, weil sie so fertig ist, machen sie im Moment die Nacht zum Tag und Lukas schläft jetzt auf der Couch. Mhm. Und jetzt im Nachhinein denke ich sogar, dass sie mir vielleicht sogar sagen wollte, dass er auch nie wieder aufwacht. Ich weiß es nicht. Wie ist denn alles rausgekommen dann? Tja, sie ist dann verschwunden. Ich hatte mich verabredet so, dass ich am nächsten Sonntag, also den Tag danach, meinen Sohn abhole. Und ich habe dann am Sonntag früh eine SMS von ihr bekommen, wo dann drauf stand, dass sie in den Harz gefahren sind, weil sie noch ein bisschen Abstand brauchten. Mhm. Und ich war auch bereit, ihr das zu geben, weil ich wusste, dass es ein schwerer Schlag für sie war. Mhm. Ich habe dann wochenlang nichts von ihr gehört. Und irgendwann bekam ich dann einen Anruf von dem Vermieter. Der Vermieter dieser Wohnung sagte mir dann bloß, dass die Wohnung aufgebrochen worden ist, weil sich die Hausbewohner über den unerträglichen Gestank beschwert haben. Mhm. Und da hätte man wohl irgendwas in der Toilette gefunden. Ich weiß nicht, was es war. Das hätte man beseitigt und er hätte die Schlüssel. Mhm. Und wenn ich wüsste, wo eben meine Freundin wohnt, dann solle ich eben ihr Bescheid sagen, dass ich die Schlüssel abholen könnte. Ja. So, ich hatte aber zu der Zeit überhaupt keinen Kontakt zu ihr. Mhm. Und 1 Woche später haben sich die Hausbewohner wohl immer noch über den Gestank beschwert und dann sind sie wieder reingegangen in die Wohnung. Und dann haben sie mir einen Bettkasten der Couch gefunden. Nach 5 Wochen. Das heißt, dass die haben ihn beim ersten Mal gar nicht gefunden und haben irgendwas anderes aus dem Klo geholt, wovon sie dachten, dass es so übel riecht. Richtig. Genau so sieht's aus. Und dann hast du es erfahren. Und dann hast du diese Nachricht erfahren. Ich war auf Arbeit, ein Freund von mir, der hat das dann mitbekommen, hat mich sofort angerufen. Er hat bloß gesagt, Holger, die haben Lukas gefunden. Ich hab das Telefonat sofort beendet, ich habe aufgelegt, hab dann da gestanden, hab dann einen Kollegen genommen, hab denen bloß gesagt, du musst mich sofort nach Hause fahren. Und hab das die ganze Fahrt nicht geglaubt, ich hab gedacht, na Quatsch, was sie da wieder gefunden haben. Oder irgendwas. Straße eingebogen sind und ich die ersten Polizeiautos gesehen habe, weiß ich eigentlich nichts mehr. Du musstest das Kind nicht identifizieren? Nein. Nein. Du hast ihn sehr dankbar den Polizisten. Ja, du hast ihn auch nie gesehen dann? Nein. Du hast ihn nicht mehr gesehen? Nein. Nein. Weißt du, ich glaube, das ist unvorstellbar schlimm, sein Kind zu verlieren. Aber es ist ja noch unvorstellbar schlimmer, es so zu verlieren. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es ist, zuerst habe ich vollkommen abgeschaltet. Mhm. Ich glaube, den ersten Monat habe ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen. Ich musste auch fliehen dann vor der Presse, die kam dann und hat mein Haus belagert und ich bin dann zu meiner Freundin, war ich dann da, schon hatte. Neuen Freundin, ja. Ja. Mhm. Und Gott sei Dank wusste auch keiner, wo die wohnt. Ich glaube, in dem ganzen Monat, wo ich da gewohnt habe, ich habe das gar nicht so richtig gecheckt. Hat man denn die Mutter deines Kindes gefunden? Die Mutter hat man dann einen Tag später gefunden, weil ich habe an demselben Tag, an dem man Lukas gefunden hat, von ihr noch eine SMS bekommen, da hat sie noch den Unterhalt eingefordert. Sitzt jetzt in Untersuchungshaft vermutlich? Sie sitzt jetzt in Untersuchungshaft und jetzt nächste Woche Dienstag am 30. ist der erste Gerichtstermin. Bei dem du anwesend sein wirst? An dem ich anwesend sein muss. Wovor dir wahrscheinlich sehr, sehr graut, oder? Oh ja. Oh ja. Holger, warum hast du gerade am Anfang gesagt, ich traure heimlich um meinen Sohn? Warum heimlich? Meine ganze Familie ist irgendwo damit nicht fertig. Genauso wenig wie ich. Und wenn ich versuche das alles ein bisschen zu verdecken. Das heißt, du spielst den Starken in der Familie? So ungefähr, ja. Also vor Oma, vor Opa, vor Tanten, vor den Nahen. Vor meinen Eltern vor allen Dingen. Ja. Vor allen Dingen von meinen Eltern. Die damit überhaupt nicht fertig werden. Das war ihr erster Enkel. Der Kleine war so süß und die wussten auch genau, dass es mein Ein und Alles war und das war wie Ein und Alles. Du warst mit dieser Frau zusammen, ihr wart verheiratet? Nein, wir waren nicht verheiratet. Gut, ihr wart aber zusammen? Ja. Ihr wart lange zusammen? Ja. Dann kennt man sich ja gut, dann meint sich gut zu kennen. Du wirst wahrscheinlich schon 3 Millionen Mal darüber nachgedacht haben. Was ist in dieser Frau vorgegangen? Habe ich diese Frau richtig gekannt? Ich habe sie nicht richtig gekannt. Kann ich ja nicht. Dann hätte ich es vorausgesehen. Mhm. Ich halte mich immer für einen so tollen Typen, weißt du, der immer alles voraussieht und der immer so in jeder Situation gewachsen ist. Gab es denn früher schon mal Anzeichen, dass sie zu sehr extremen Sachen neigt? Ja, die gab es. Die gab es. Sie ist 2 Tage davor, das war der Anlass, denke ich, für mich persönlich. Das war der Samstag davor. Da hatte ich mit ihr noch eine Verabredung hier und da wollte sie mit mir nochmal über alles reden. Da ist sie hier völlig ausgetickt und wollte noch eine Nacht mit mir und das alles, wollte das nicht wahrhaben. Aber sie hat nie das Kind irgendwie ins Spiel gebracht. Hat sie denn in den letzten Jahren das Kind immer gut behandelt? Immer. Sie war eine tolle Mutter und ich bin immer der gewesen, der immer gesagt hat, Lukas kann keine bessere Mutter finden. Machst du dir heute irgendwelche Vorwürfe, dass du dir sagst, ich hätte die Trennung vielleicht doch irgendwie anders abwickeln oder vollziehen sollen oder mich gar nicht trennen sollen? Ich wollte nicht sagen, dass ich mich gar nicht trennen soll, weil das wäre auch was nicht gut gegangen. Aber Vorwürfe, ja, automatisch macht man sich. Weil ich habe immer das Gefühl, dass ich das hätte irgendwie voraussehen müssen. Ja, wobei man das, glaube ich, automatisch macht, aber es wahrscheinlich objektiv betrachtet Unsinn ist. Das weiß ich auch. Ich sehe das auch. Jeder sagt das auch. Holger, mach dir keine Vorwürfe. Das konnte keiner wissen. Selbst die Verteidigerin, mit der ich gesprochen habe, noch gestern, zur Prozessvorbereitung, die hat mir auch gesagt, machen Sie sich keine Vorwürfe, Sie können nichts dafür, Sie haben das alles richtig gemacht und ich weiß auch nicht, ob man sowas falsch machen kann, ob man sowas so abrichtig machen kann. Aber weißt du... Was empfindest du jetzt deiner ehemaligen Lebensgefährtin gegenüber? Tja, das weiß ich auch nicht. Hass? Ja, Hass, Rachegefühle, aber auch blöderweise Mitleid, weil sie hat mir gesagt, sie wird damit selber nicht fertig. Du hast Kontakt zu ihr? Nein. Ich habe nur die Verteidigerin hat mir das gestern gesagt. Ach, die hat das gesagt, über die weißt du es. Ja. Ich habe die Verteidigerin gestern gesprochen und sie hat mir gestern gesagt, dass sie also überhaupt nicht damit fertig wird und dass sie auch nicht glaubt, dass sie den Prozess übersteht. Mich wundert das trotzdem, dass du noch sagst Mitleid. Ich glaube, ich würde nur hassen, wenn wir... Ja, aber ich weiß doch, wie sehr sie den Kleinen geliebt hat. Ich weiß es doch, dass die hat ihn abfettisch geliebt. Du kannst dir das nicht vorstellen. Es war ihr selbst eine Qual, ihn mal zu meinen Großeltern zu bringen, weil sie ihn nicht weggeben wollte. Und sie hat ihn auch nie als irgendwas missbraucht, irgendwie zu versuchen, diese Beziehung mit diesem Kind zu retten. Das hat sie nie gemacht. Nach so einem grauenhaften, grauenvollen Vorfall, wie kannst du leben im Moment? Also ich kann hauptsächlich leben mit meiner Freundin, mit meiner neuen. Hast du, du bist berufstätig? Ja. Kannst du deinem Beruf normal nachgehen? Oder? Ich kann meinem Beruf im Moment, ich sag mal, ja, kann ich. Ich kann ihm zwar nachgehen, aber hauptsächlich deswegen, weil sämtliche Kollegen und sämtliche Chefs und Vorgesetzten da voll hinter mir stehen. Du hast gerade gesagt, du musst irgendwie so den Starken spielen in der Familie und darfst nicht so deine Trauer und dein Verzweifeltsein raushängen lassen, zeigen. Musst du auch gegenüber deiner Lebensgefährtin stark? Nein. Da kannst du dich zeigen, so wie du empfindest. Ja, aber da kann ich es manchmal nicht. Warst du damals auch auf der Beerdigung deines Kindes? Nein. Ich war nur vor dem Friedhof. Ich habe es nicht geschafft. Warst du bis heute mal auf dem Friedhof? Nein. Das geht nicht. Ich fahre sehr oft dran vorbei, aber ich kann es nicht. Ich schaffe das einfach nicht. Du wirst deiner Ex-Partnerin in die Augen schauen. Ich werde am Dienstag meiner Ex-Partnerin in die Augen schauen. Und ich habe eine Heidenangst davor. Weil ich weiß nicht, wie ich reagieren werde. Weißt du etwas über die Strategie der Verteidigung? Werden die irgendwie so auf unzurechnungsfähig? Ich weiß nur, dass es gibt Gutachten, die da erstellt worden sind und es sind dort Defekte festgestellt worden. Das liegt an ihrer Kindheit, was ich jetzt auch erst erfahren habe, dass ihre Eltern sie auch weggegeben haben und verstoßen haben, dass sie die Liebe erfahren hat. Aber eigentlich ist mir das alles egal. Es ist mir auch egal, wie lange sie verurteilt wird, ob sie für 2 Jahre verurteilt wird, für 15 Jahre. Ich habe keine Ahnung. Es interessiert mich auch überhaupt nicht, weil es hilft beim Kleinen nicht mehr. Mein Baby, dem hilft es nicht mehr. Nein, dem hilft es nicht mehr. Das ist genau richtig. Und deswegen ist es mir vollkommen egal. Das ist eine ganz, ganz erschütternde Geschichte, Holger, die du erzählst. Ich bin fassungslos und ich glaube, die Zuschauer und die Zuhörer auch. Und ich kann dir nur mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. Sofern wir, die sowas noch nicht erlebt haben, das überhaupt erahnen. Und ich hoffe das auch wirklich, dass es niemand weiter erlebt, weil das, was ich durchgemacht habe in den letzten 5 Monaten, das möchte ich keinem zumuten. Darf ich dir dann auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Ich würde es sogar gerne machen. Ja. Ihr Name ist Anna, du legst bitte auf und die Anna ruft dich gleich an. Und ich wünsche dir für die nächste Zeit, für diese Prozesszeit, sehr, sehr, sehr viel Kraft. Sehr viel Kraft. Danke, Domir. Auf Wiederhören, Holger. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Christoph. Und Christoph ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Guten Morgen. Das war eine harte Geschichte, ne? Wenn du sie mitgehört hast. Da kann man ja nicht mehr viel zu sagen. Also, wir hatten vorher so leichte Fälle und sehr lustige Sachen. Ja, also, es ist schon... Also, ich sag mal, jede Geschichte hat natürlich auf der anderen Seite eine... Meine Geschichte klingt vielleicht auch erstmal lustig für einige. Mhm. Ich fand es auch am Anfang etwas lustig, aber jetzt ist es gar nicht mehr so lustig. Ja, erzähl mal. Ja, also ich habe seit 3 Jahren ein Verhältnis, oder wir haben ein Verhältnis, der Mann meiner Schwester. Dazu muss ich sagen, die waren noch nicht verheiratet. Erst habe ich akustisch nicht gehört. Hast du gesagt, wir haben ein Verhältnis mit dem Mann? Ja, ich und der Mann meiner Schwester. Wir sind seit 3 Jahren... eigentlich ein Paar. Nicht nach außen hin natürlich. Nein. Du und der Mann deiner Schwester, also dein Schwager quasi, ne? Du und der Schwager. Ja, jetzt Schwager, damals aber noch nicht Schwager. Das heißt, ich habe damals in Südfrankreich gelebt, in Port Grimaud, das ist so ein Segeljachthafen im Nähe von, ist auch egal, Nizza. Und wir haben uns damals da kennengelernt. Bist du schwul? Nein, ich bin auch verheiratet. Du bist auch verheiratet? Ja, aber meine Frau weiß das, die wusste das schon immer, dass ich auch Jungs mag, aber ich war meiner Frau eigentlich auch immer treu. Sag mal, bist du wirklich 26 erst? Wie bitte? Bist du wirklich, die Stimme klingt viel älter. Nee, ich bin 26. 26, ja, ich frag nur mal nach, weil ich gerade ein bisschen irritiert war. Ich bin nur etwas heiser. Achso, daran liegt das ja. und habe etwas viel geraucht. Also deine Frau weiß Bescheid, dass du ab und zu auch gerne mit Männern mal was hast? Ja, wir sind ja seit 3 Jahren nicht mehr zusammen. Das ist ja das Verrückte, ja. Ach so. Ja. Das heißt, ich bin, das hat sich damals durch Zufall natürlich überschnitten. Ne? Mhm. Aber wir sind gut befreundet noch und meine Frau wohnt ja noch in Südfrankreich. Sag mal, Christoph, wie ergab sich denn das jetzt mit dem Schwager? Der nach außen hin offensichtlich... Die haben sich, also ich wohne da ja schon länger, und beziehungsweise ich habe da lange gewohnt. Und seine Schwester hat mich besucht und ich flog aber am nächsten Tag ab. So, und als ich zurückkam, war meine Schwester schon nicht mehr da. Und dann erzählte die mir am Telefon, als sie wieder zu Hause war, ach Christoph, ich habe so einen süßen Typen kennengelernt. Mhm. Und die waren damals 20. Mhm. Und die erzählte von einem Schweden, der eine italienische Mutter hat. Und ich dachte mir so, ja, wie heißt denn der? Mhm. Und dann sagte der David. Mhm. Und ich dachte, Und in dem Moment wusste ich sofort, um wen sich da handelt. Weil so groß ist die Welt auch nicht. Und wie, du kannst den? Ja, das habe ich doch gesagt. Was, das haben wir, das ich kannte den schon, bevor überhaupt meine Schwester mich dort in Portugal besucht hat. Hab ich jetzt nicht, den schon. Ja. Jetzt verstehe ich das, ja. Ich hatte mit dem so ein Techtelmechtel. Ja. Wir sind mal ein bisschen im Boot rausgefahren und so. Wir hatten einfach so ein bisschen Spaß und ein bisschen Party und so, wie das eben so ist. Das heißt, du hast dann auch zugeguckt, während dass er dann in eine Beziehung kam? Nein, ich war doch gar nicht da, als die sich kennenlernten. Das ist doch die, das sind so Klicken auch natürlich. Ne? Fährst du zum bestimmten Club, dann kommt der und der, holt dich ab und fährt dich dahin und so. Weil in Saint-Tropez direkt gibt es ja keine Strände, sondern man muss eben dorthin fahren, ne? Entweder mit dem Boot oder mit dem Auto. Gut. So, und da kennt man sich einfach so. Ja. So, und die haben sich durch Zufall in diesem gleichen Club kennengelernt, an den ich auch immer hinfahre. So, jetzt auf jeden Fall Fakt ist, dass im Moment hast du diese Beziehung zu deinem Schwager? Ja, von Montag bis Freitag, weil meine Schwester arbeitet von Montag bis Freitag in Düsseldorf. Und wir passen mehr oder weniger, weil ich muss nicht so arbeiten wie vielleicht der andere, aber das würde jetzt zu weit führen. Ich bin von Montag bis Freitag mit David und dem Kind in Wiesbaden im Haus. Das heißt, die haben auch ein Kind? Ja, ich schlafe dann auch da die ganze Woche. Nein, ich meine, die haben ein Kind miteinander. Ja, der ist jetzt 2,5. So, hast du ein schlechtes Gewissen deiner Schwester? Ja, total. Ja, das ist, ich sage ja, ich werde jetzt irgendwann irre. Ich brauche demnächst, entweder fange ich an zu trinken oder ich habe jetzt schon angefangen, Joints zu rauchen, weil ich meine Nerven... Ich meine, du hast ja schlechtes Gewissen, aber ihr doch wahrscheinlich auch, oder? Ja, natürlich. Ich sage ja, meine Schwester ist nur am Heulen, das läuft alles nicht mehr und das ist eine tolle Frau. Ich meine, meine Schwester ist 1,78 groß, die könnte 20 Männer haben an jeder Hand, aber... Was plant ihr denn jetzt zu machen? Also, es ist ja offensichtlich jetzt so... Ja, wie soll ich das erklären? Meine Eltern, die bringen mich um. Ja, da habt ihr euch richtig reingelassen. Wir haben ja eine total konservative Familie. Ja, ich möchte jetzt gar nicht auf weitere Schichten eingehen, aber... So, dennoch muss ja irgendwas passieren. Rauskommt. Dennoch muss ja was passieren. Ja, guck mal, es hängt einfach zu viel dran, so wie es momentan läuft. Aber auch dir muss ich jetzt sagen, wie ich das vorhin auch niemandem gesagt habe, du sagst, wenn das jetzt so rauskommt... Dann knallt es. Du redest hier in aller Öffentlichkeit darüber, sogar mit Namen, mit David. Dann muss es doch rauskommen. Also die Leute, die uns kennen, muss ich dann gucken, die gucken solche Sendungen. Na, wer weiß. Und wenn, dann sollen sie sich dann streiten. Ach, das ist, solche Geschichten, solche Scherze wurden ja schon gemacht, weil ich gehe damit ja nicht so, nur... Der David, der wirkt ja so heteromäßig und ist so, also da käme überhaupt nicht keiner drauf. Jetzt muss ich leider abbrechen, weil die Sendung vorbei ist. Ich hoffe, dass ihr das geregelt bekommt. Dass ihr da die Wahrheit auf den Tisch legt. Sonst rufe ich dich nichts an, wenn ich jeden Tag 3 Joints rauche. Genau, so macht das dann. Alles Gute, Christoph, auf Wiederhören. Also, danke. Tschüss. In der Technik Annette Bastian. Morgen sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen.